die AfD und das Mullah-Regime in Teheran. Die AfD hat, wie gesehen, einen Hang zu autoritären Systemen. Selbst das Mullah-Regime in Teheran hat es einigen AfD-Politikern angetan. Schon die Bezeichnung Mullah-Regime geht ihnen zu weit. Sie wollen sie abschaffen. Wir sollten es zudem ausdrücklich vermeiden, abwertend über die Führungen anderer Länder zu sprechen, unabhängig davon, wie sympathisch oder unsympathisch sie uns sind, in diesem Fall dem Iran. Die Wortwahl Mullah-Regime ist unangemessen. Wir sprechen auch nicht von Saud-Regime in Saudi-Arabien und sollten dies auch nicht, schrieben in einem internen Positionspapier für die AfD-Bundestagsfraktion die Abgeordneten aus NRW Roger Beckamp und Eugen Schmidt. Korrektiv veröffentlichte das Papier am 23. November 2022. Während weltweit die mutigen Demonstrationen gegen die Drangsalierung von Frauen durch die Religionspolizei und die brutale Reaktion iranischer Sicherheitskräfte durch die Medien gingen, wollten Beckamp und Schmidt zwar nicht herzlos sein, warfen den Demonstranten aber vor, gewalttätig zu sein und den Umsturz anzustreben. Zitat: Wir sollten aber dabei zugleich den Eindruck vermeiden, herzlos kühl zu sein. Die Proteste im Iran sind selbstverständlich sympathisch. Die AfD ist die Partei der Freiheit und der Islamkritik. Schaufensterreden aber schaden. Die AfD sollte also eine pragmatische oder Realpolitik betreiben, die zugleich Emotionen anspricht, aber nicht aufstachelt, hieß es in dem Papier. Es kritisierte aber auch die Demonstranten, von denen nicht selten auch Gewalt ausgeht. Deutschland sollte ausdrücklich erklären, keinen Regime-Change anzustreben und forderte, Gespräche mit dem Iran zu verstärken. Zitat Ende. In dem Papier widersprachen Beckamp und Schmidt überdies dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Braun und dessen Iran-Papier. Braun war zu dieser Zeit auch stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses im Bundestag und vertritt eine diametral entgegengesetzte Ansicht zu Beckamp und Schmidt. Braun warf in seinem Papier der iranischen Führung vor, die eigene Bevölkerung zu terrorisieren und forderte, die Politik des Beschwichtigens, der Verharmlosung des Mullah-Regimes könne und solle nun enden. Während Beckamp und Schmidt die Würdigung der seit 150 Jahren freundschaftlichen deutsch-iranischen Beziehungen forderten, wollte Braun genau das nicht. Beckamp und Schmidt griffen deshalb den Parteifreund an. Der Tenor des Antrags von Braun ähnelt dem der Koalitionsfraktionen. Die Wortwahl des Antrags von Jürgen Braun läuft auf eine ideologische Legitimierung und Aufforderung zur Unterstützung eines Regime-Changes hinaus. Das aber wollen Beckamp und Schmidt verhindern, denn sie sehen in der Nähe der AfD zu den Despoten offenbar ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie denken, bei der Bevölkerung punkten zu können.